sind zusammengewachsen, haben für dasselbe gebrannt. Sind mit dem Kopf durch die Wand in unser Leben gerannt. Wir teilen Ecken und Kanten und konnten uns alles sagen. Wir haben zusammen gefeiert und gemeinsam Schlachten geschlagen. Denn du warst immer dabei. Wir waren immer zu zweit, vom ersten Jahr bis heute. Du warst immer dabei. Und jede Träne, jedes Glück haben wir geteilt. So viel haben wir zusammen erlebt. Wenn für den Rest nur eins feststeht, dann Taschen daraus, wir haben die Freiheit entdeckt und zusammen ausgeteilt und auch zusammen eingesteckt. Wir teilten Ecken und Kanten, alles was uns geprägt hat. Und man kann Tage erzählen, was man zusammen erlebt hat. Und du warst immer dabei. Wir waren immer zu zweit, vom ersten Jahr bis heute. Du bist immer dabei. Und jede Träne, jedes Glück haben wir geteilt. So viel haben wir zusammen erlebt. Wenn für den Rest nur eins feststeht, dann du bist immer dabei. Ob Himmel hoch oder ganz unten, egal was war, ich wusste, ich bin nicht allein.